Nebelauflösung, teils wölkig, teils sonnig. Soweit die Meldungen. Deutschlandradio Kultur. Aus den Archiven. Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Es ist die erste Archivsendung des Monats und wir setzen unsere Elvis-Reihe fort. Elvis Presley, King, nannte Barry Graves 1984 sein zehnteiliges Rias-Feature über den Rock'n'Roll-Sänger. In Folge 5 erleben wir den Protagonisten zunächst in Deutschland. Hier leistet Elvis seinen Dienst bei der US Army. Zu jener Zeit, 1958, hat der legendäre Manager Colonel Parker die Kontrolle über den Künstler übernommen. Parker, eine zwielichtige Figur, regelt jedes noch so kleine Detail im Leben des Künstlers. Nicht immer zu Elvis' Vorteil. Der King genießt indes seinen Ruhm, aber er ist einsam. Er heiratet, aber seine Frau Priscilla brennt mit einem Karatelehrer durch. Presley findet Trost in Tabletten. Ganz klar, sagt einer, der den Colonel genau kennt. Er war als Manager für Elvis ideal. Ein super Psychologe für einen Superstar. Grundsätzlich traut ein Manager ja einem Künstler nicht, weil er immer in Sorge ist, dass der Künstler irgendwelchen Mist anstellt. Dafür ist er ja Manager geworden, damit sowas nicht vorkommt oder überhand nimmt. Der Colonel hörte erst dann auf, Elvis ständig zu beaufsichtigen, als sich der King etabliert hatte, nachdem er soziologisch als Populärmythos verankert war. Mochte Elvis nun anstellen, was er wollte, nichts mehr konnte sein Image lädieren. Der Conman, der Schieber, der Trickbetrüger mit dem entwaffnenden Lächeln, das Leben ist ein Spaßvergnügen, wenn die Sonne nur meine Straße runterscheint. Einen Deal machen, jemanden zum Glücksspiel an der Börse des Lebens verlocken, auf des Messers Schneide Purzelbäume schlagen, mit verbundenen Augen auf der schwankenden Brücke der Glaubwürdigkeit lässig über den Canyon des unerhörten Business-Gebarens balancieren. Für den Colonel war das alles das Kinderspiel eines großen Jungen. »Was?« sagte der Produktionschef von 20th Century Fox. $25.000 bloß, weil Elvis in seinem neuen Film noch 3 Lieder mehr singen soll als zunächst vertraglich vereinbart? Nur über meine Leiche.« »Ach, so weit brauchen wir gar nicht zu gehen«, griente der Colonel und griff in seine weiten Hosentaschen. »Lassen Sie uns würfeln. Gewinn ich, zahlen Sie das Doppelte. Gewinnen Sie, können Sie Elvis umsonst haben.« Colonel Thomas Andrew Parker wurde 1910 in West Virginia als Sohn eines Wanderschaustellerpaares geboren. Sein Vater starb, bevor er 10 war, und sein Onkel nahm ihn mit auf Tour über Land, zu den Quacksalbershows, den Absurditätenkabinetten, zum fahrenden Artistenvolk, zu den Handlungsreisenden in Sachen Rosttäuschung, fauler Zauber, Schwindeltheater. Soweit die Lebensstory, soweit erlogen. In Wirklichkeit wurde der Colonel am 26. Juni 1909 als Andreas Cornelis van Kuyk im holländischen Breda geboren. Er wanderte illegal in die USA ein, erlangte niemals die Staatsbürgerschaft und war natürlich auch kein Colonel. Diesen Ehrentitel hatte ihm der Gouverneur von Tennessee 1953 verliehen. Colonel H.C. Thomas Parker alias Andreas van Kuyk musste fürchten, dass sein Immigrationsschwindel spätestens beim Auslandsgastspiel seines Klienten auffliegen würde. Wie sollte er einen Pass bekommen, wenn er gar keine ordentlichen Papiere hatte? War das der Grund, warum Elvis nie in Europa oder Japan aufgetreten ist? Andererseits, der Colonel hatte früher auf Jahrmärkten spatzengelb angestrichen und sie mit Erfolg als Kanarienvögel verkauft. Er hatte Zitronensäure in einem Eimer Wasser aufgelöst, mit ein paar Zitronenscheiben garniert und als frische Limonade angepriesen. Er hatte den Showtrick der tanzenden Hühner vorgeführt. Was das Publikum sah, waren zwar Hühner in ihrem strohbedeckten Käfig, die zur Musik der Bob Wills Country Band, wie es schien, rhythmisch auf und nieder hüpften. Was das Publikum nicht sah, war eine elektrische Heizplatte unter der Spreu, die beim Erklingen von Turkey in the Straw eingeschaltet wurde und den Hühnern nicht gerade Laune machte, sich länger als nötig auf dem heißen Stroh niederzulassen. Der Colonel hatte 1000 Gags durchprobiert, um sich und seine Familie vor dem Verhungern zu bewahren. Er hatte sich mit der List des genialen Showmans und der Tücke des notorischen Volksverführers durch die harten Depressionsjahre gemogelt. Und da sollte es ihm nicht möglich gewesen sein, sich einen gefälschten Pass zu besorgen, um Elvis ins Ausland zu begleiten? Da soll er Angst gehabt haben vor den Röntgenaugen der Einwanderungsbehörden? Lächerlich. Hier is now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. Es gibt Beweise genug, dass Colonel Parker und RCA sich eines abgekarteten Spiels, des Betruges, der fahrlässigen Interessenvertretung, der arglistigen Täuschung und der Kompetenzanmaßung schuldig gemacht haben, behauptete Blanchard E. Chewell, vom Gericht eingesetzter Vermögensverwalter, der Alleinerbin, in seiner Anklageschrift. Der gesetzliche Vertreter der 12-jährigen Lisa Marie Presley stellte knapp 4 Jahre nach dem Tode ihres Vaters fest, dass der Reichtum des Rockidols nicht gerade kaufmännisch sensibel gemehrt worden war. Diese Vergehen gegen den populärsten amerikanischen Volkshelden des Jahrhunderts sind unerhört und verlangen nach voller Aufklärung, forderte der Anwalt. RCA gab sich unschuldig. Und der falsche Colonel saß bei seiner Frau zu Hause in Palm Springs und schwieg. Später ließ er sich immer noch stillschweigend auf einen Vergleich ein. Die bedeutendste Partnerschaft der Showgeschichte war ein Zweckbündnis ohne gegenseitige Sympathie. Parker bewunderte an Elvis den optimal vermarktbaren Kontrast zwischen Wolf auf der Bühne und Schaf im Privatleben. Den Kids im Concert gab er sich als Rächer der Enterbten, der mit höhnischem Grinsen die Saat der Gewalt aufgehen sah. Aber die besorgten Muttis am Bühnenrand mussten nicht befürchten, dass er ihnen womöglich die Handtasche wegschnappte oder an die Brüste ging. Und Elvis schätzte Parker als den Mann, der sich um alles kümmerte, der das Rad in Schwung hielt, der jeden Ball ins Rollen brachte, der alle Klinken putzte, alle Spotlights zum Strahlen brachte, dem keine Studiotür verschlossen blieb. Elvis und sein Manager sahen sich höchstens 2 oder 3 Mal im Jahr. Elvis sorgte dafür, dass er in seinem Element, dem Scheinwerferlicht, Elvis blieb. Und der Colonel wusste, bis zum Pillenknick seines Klienten ins Nirvana, der Colonel zu bleiben. Das beste Team in Amerika. Der eine redete dem anderen nicht in seinen Kram hinein. Elvis sang, der Colonel kassierte. Elvis filmte, der Colonel rechnete ab. Elvis ging auf Tournee, der Colonel führte die Bücher. Es war wie magisch. Immer waren Tickets da, stets wartete eine Limousine, es herrschte niemals ein Mangel an Mädchen, alle Türen öffneten sich, alle Fernsehnetze schalteten auf Sendung, die Arenen waren bis zum Bersten gefüllt, die Filmkameras standen bereit loszuschnurren, die Maschinerie lief perfekt. Elvis schritt wie auf Wolken durch dieses Paradies der Promotion. Er musste sich niemals gegen den Wind der kommerziellen Widerstände stemmen, er brauchte keine Codekarte zur Erfüllung seiner Wünsche. Er driftete wie in Zeitlupe durch ein Paradies materiellen Wohlergehens und perfekter Daseinsgestaltung. Seltsam. Alle Menschen um ihn herum schienen so entrückt, wie durch Milchglasscheiben der Devotion von ihm isoliert. Er streckte seine Hand aus, aber nur Priscilla mochte sie für einen Augenblick halten, bevor sie in die Arme seines Karatelehrers entglitt. Er rief nach den vertrauten Namen seiner Jugendzeit, doch nur das Echo seiner eigenen Stimme kam zurück. 50 Millionen Elvis-Fans können sich nicht irren, trompeteten Lautsprecher von Decke, Wänden und Boden. Der goldsterngebannerte Elvis im Spiegelkabinett seiner auf maßlose Weise erfüllten Jugendträume. Aber wo ist der Ausgang? Manchmal ließ er nachts auf Rummelplätzen die Lichter der Achterbahn einschalten und fuhr ganz allein seine Runden. Wo ist die Notbremse in dieser Berg- und Talfahrt des Superstar-Irrsinns? Hin und wieder mietete er in Memphis Morgengrauen ein Kino, um sich alte Filme anzuschauen. Sein Lieblingsfilm war Dr. Seltsam. Da saß er, genau in der Mitte der 13. Reihe. Wenn seine Freunde Gäste mitbrachten, mussten sich diese von oben bis unten abtasten lassen. Bringt denn niemand diesen Horrorfilm vom lebendig eingemauert sein zum Reißen? Wenn er auf Tournee ging, ließ er vor den Fenstern seiner Hotelzimmer schwarze Vorhänge anbringen. Oftmals demolierte er Fernsehgeräte und schoss auf Kronleuchter und Stehlampen. Die Einsamkeit des Langstrecken-Rockstars. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? We drifted apart. Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs and your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Während der Wintermonate arbeitete Elvis nicht. Erst nach seinem Geburtstag am 8. Januar sah sein Kontrakt im Allgemeinen Plattenaufnahmen und Casinoauftritte vor. Silvester 1975 trat er jedoch im Silver Dome von Pontiac, Michigan vor 80.000 Fans und erzielte mit einem Kassenergebnis von $800.000 einen Einnahmerekord, der selbst das fantastische Ticketergebnis der Beatles 1964 im New Yorker Shea Stadium übertraf. Na und? Ein Rekord mehr. Eine weitere Urkunde, um die Wände in Graceland zu tapezieren. 80.000. Lächerlich. Das Aloha from Hawaii-Konzert vom 14. Januar 1973 hatte nahezu 1 Milliarde Menschen in 36 Ländern über Satellit gesehen. Das war neu. Das war ein Rekord. Das Publikum im Honolulu International Center konnte bezahlen, was es wollte. Eine Frau zahlte $3,75 für sich und ihre 4 Kinder. Ein kleiner Junge kriegte sein Ticket für gerade mal 80 Cent. 300 flogen aus Japan ein und spendeten $7,000. Elvis selbst gab $1,000 für die Kui Lee Krebs Stiftung und sang das Lieblingslied des verstorbenen hawaiianischen Komponisten, das auch zu seinen Favoriten gehörte, I'll Remember You. I'll remember you long after this, in the summer is gone. I'll be lonely, oh so lonely, living only here to remember you. I'll remember too your voice as soft as a warm summer breeze, your sweet laughter mornings after, ever after, I'll remember you. To your arms someday, I'll return to stay. Till then, I will remember to every bright star we made wishes. Elvis, so ging die Sage, war so gut wie pleite. Er hatte sich Geld borgen müssen als Vorschuss auf künftige Konzerterlöse und dafür Graceland als Hypothek benannt. Das richtungslose Leben im Exzess, die undurchsichtigen Geschäfte des Colonels, der Rückgang seiner Plattenverkäufe bei unverändert hohen Promotion-Ausgaben hatten dem Mann im Goldlamé-Anzug zugesetzt. Im März 1973 verramschte der Colonel die Tantiemenrechte an Elvis' gesamten Songkatalog für $5 Millionen an RCA. 2,5 Millionen bekam er, auf die andere Hälfte musste Elvis 50% Einkommensteuer bezahlen. Warum dieser Verkauf? Ganz einfach, aus Geldgier, gab ein Vorstandsmitglied von RCA selber zu. 1973 war Elvis 37, der Colonel aber 63. Seit seiner Herzattacke aufgrund seines drastischen Übergewichtes war er sichtbar gealtert. Wer weiß, wie lange er noch an den Fäden seiner Star-Marionette ziehen konnte. Da schien es ihm egal, dass Elvis zu einem horrenden Einkommensteuersatz auf einen Schlag die Einnahmerechte an nahezu 700 Songs verlor, die 50 Alben hätten füllen können. Elvis brauchte ja auch Geld. Da sollte er doch froh sein, dass sein alter Colonel mal wieder mit den gelackten Burschen in den New Yorker Chefetagen einen cleveren Deal abschließen konnte. RCA ließ sich ja noch weiter beschwatzen. Dass sie nicht ihren berühmten Nipper am Trichtergrammophon auch noch herausrückten und dem Colonel aufs Vertigo stellten, war da beinahe schon ein Wunder. Der 7-Jahres-Vertrag, den Elvis 1973 mit RCA schloss, verpflichtete ihn, pro Jahr 2 LPs und 4 Singles abzuliefern. RCA versprach, jede LP 1 Million Mal anzupressen, ganz gleich wie die Geschäfte so mit Elvis liefen. 10 Cents sollte er für die Single bekommen und 50 Cents pro verkaufter LP. Und der Colonel war überall mit 50% beteiligt. Ein mieser Deal, wie Lisa Marie's Finanzvormund feststellte. Zur gleichen Zeit nämlich bekamen Superstars wie die Rolling Stones oder Elton John bei der Kontrakterneuerung das Doppelte, während sich deren Manager mit der Hälfte der Kommission des Colonels begnügten. Obendrein schacherte sich Tom Parker Hunderttausende von Dollars zu Promotion-Zwecken heraus, die wohl im Wesentlichen der Promotion eines angenehmen Lebensstils in Palm Springs dienten. Elvis unterschrieb alle Papiere und warf ein paar Pillen ein. Von den 1,35 Millionen Dollar, die der Colonel als Werbungskosten herausgeschlagen hatte, sah Elvis nie auch nur einen Cent. You look like an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. Mm-hmm. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are. Als die Beatles 1965 auf Tournee durch Amerika gingen, trafen sie sich auch mit Elvis. Na, wie fanden sie ihn denn? Keiner der 4 Pilzköpfe mochte ein Wort sagen, bis schließlich Paul McCartney ratlos mit dem Kopf schüttelte. Komischer Typ. Ich heirate erst, wenn ich ein Mädchen finde, das wie meine Mutter ist, erklärte Elvis. Sie muss einfach wundervoll sein, Verständnis haben und mit den Beinen mitten im Leben stehen. Am 1. Mai 1967 heiratete er Priscilla Bolo, das Army Girl aus Germany. Exakt 9 Monate später wurde Lisa Marie geboren. 1974 ließ sich Priscilla scheiden. Sie hatte sich viel zu lange wie ein gefangener Vogel gefühlt. Sie wollte ein normales Leben, mit normalen Menschen und einfach ganz alltägliche Dinge tun. Zum Beispiel ihren neuen Boyfriend Mike Stone zu einem Karate-Turnier begleiten. Einfach mit einem netten, simplen, schwarzhaarigen, muskulösen Bo glücklich sein, obwohl er nur $250 die Woche verdiente. Weil er nur $250 die Woche verdiente, war Elvis außer sich. Ja, wenn sie mit Frank Sinatra durchgebrannt wäre, wenn sie Paparazzi-Fotograf mit Mick Jagger erwischt hätten, okay, dann wäre sie wenigstens auf einem statusgerechten Level fremdgegangen. Aber ein Karatelehrer, sein Karatelehrer, da brannten einem beschädigten Ego die Sicherungen durch. Mach ihn tot, sagte er zu einem seiner Freunde aus der Memphis-Mafia. Du weißt, dass er dran glauben muss. Find irgendeinen, der ihn erledigt. Ich will den Schweinehund tot sehen, verdammt nochmal. Mach ein paar Telefonanrufe. Du wirst doch noch jemanden finden. Ich könnte einen Killer in 10 Sekunden auftreiben. Dieser Mann, Mike Stone, hat mir zu viel Leid zugefügt. Der King im Seidenpyjama hat sich in seinen Kissen vergraben. Die Augen sind blutunterlaufen, der Schweiß läuft ihm über das Gesicht. Er fällt aus dem Bett und reißt einen Stapel Bücher über Religion und Okkultismus mit sich. Er stürzt zum Schrank, wühlt in einem halben Dutzend glitzernder Bühnenanzüge und holt ein graugrünes M16-Gewehr hervor. Kapiert denn keiner, warum der Mann sterben muss? Er hat meine Familie ruiniert, er hat mir meine Frau weggenommen, er hat alles zerstört und mich so schwer getroffen. Und niemand kümmert sich einen Dreck. Der Arzt kommt, eine Spritze, der gnädige Schlaf, künstlicher Friede im aschgrauen Gesicht. War es so? Oder sind die Freunde von einst, die den King im Schlafzimmer zusammenbrechen sahen, Dramatiker der geldgeilen Verlogenheit? Wir werden es nie erfahren. Aber der hochprozentige Bericht über die Nacht des gebrochenen Herzens ist ein passender Puzzlestein im Mosaik einer der großen Tragödien der modernen Populärmythologie. I'm a U.S. male, 'cause I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. male. That's M-A-L-E, son. That's me. Now, I said all that to say all this. I've been watching the way you've been watching my miss. For the last 3 weeks, you've been hot on her trail. You kind of upset this U.S. mayor. You touch her once with your greasy hand. I'm gonna stretch your neck like a long rubber band. She's wearing a ring that I bought her on sale. That makes her the property of this U.S. mayor. You better not mess with the U.S. mayor, my friend. The U.S. mayor gets mad, he's gonna do you in. You know what's good for yourself, son. You better find somebody else, son. Don't tamper with the property of the U.S. mayor. Champ, I'm gonna leave your head about the shape of a stamp. Kind of flattened out, so you'll do well to quit playing games with this U.S. mayor. Better not mess with the U.S. mayor, my friend, huh? The U.S. mayor gets mad, he gonna do you in. You know what's good for yourself, son. You go and find somebody else, son. Don't tamper with the property of the U.S. mayor. Tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine. I'm gonna lay one on you, man. Der Colonel war ein notorischer Spieler, der gut und gerne schon mal $1 Million pro Jahr durchbrachte. Das meiste Geld ließ er an den Spieltischen des International Hotels in Las Vegas. Er war einer unserer besten Kunden zu Beginn der 70er Jahre, erinnerte sich der damalige Generalmanager. Mit ihm hatten wir den besten Deal abgeschlossen, der jemals in dieser Stadt getätigt wurde. Der Deal ging aber nicht um eine noch höhere Kreditsumme für den spielwütigen Colonel, sondern um die Auftrittsgage für seinen Klienten. 100 bis 130.000 Dollar die Woche für die größte Attraktion, die die Glücksritterstadt in der Wüste je erlebt hatte, war eine Unverschämtheit. Andere Künstler von viel niedrigerem Rang mit viel geringerem Kostenapparat forderten und bekamen zu jener Zeit eine wesentlich höhere Garantiesumme für ihr Erscheinen auf den Showbühnen von Las Vegas. Aber der Colonel war zufrieden. Eine freie Suite für ihn im International, freies Essen, freier Champagner, natürlich das ganze Jahr über, wenn gewünscht, außerdem Freiflüge nach Belieben zwischen Las Vegas und Palm Springs, dazu eine Kreditlinie, mit der man sich an den Spieltischen und Automaten dumm und dämlich verausgaben konnte. Das war doch ein Deal. Wer redet denn da von einem Konflikt mit den Interessen des King? Es kommt nicht von ungefähr, dass die meisten der schrägen Deals vor allem nach 1972 abgeschlossen wurden, merkt der Vermögensverwalter für Lisa Marie Presley an. Natürlich war dem Colonel der körperliche und geistige Verfall von Elvis nicht verborgen geblieben. Er war doch gar nicht mehr klar genug im Kopf, um die Vertracktheiten der Verträge, die er da am laufenden Band unterzeichnet, überhaupt zu durchschauen. Der Colonel, Anwalt Jewell sprach es offen aus, der Colonel hatte zu dem Zeitpunkt beschlossen, so viel Geld wie möglich aus Elvis herauszuschlagen, bevor der frühzeitig starb. So ließ sich Parker von RCA, dem Hilton International Hotel und der Firma Management 3 für Dienste bezahlen, die er jenen Firmen erwiesen hatte und nicht etwa seinem Klienten Elvis. Die böhmischen Verträge von 1973, die Elvis nicht durchschaute, brachten ihm 4,65 Millionen Dollar ein, während der Colonel satte 6,2 Millionen einstrich. I just got your letter, baby. Too bad you can't come home. I swear I'm going crazy, sitting here all alone. Since you gone, I got a mellow blue. I ain't slept a wink since Sunday. I can't eat a thing all day. Every day is just blue Monday. Since you've been away, since you're gone, I got a mess out of blue. Whoops, there goes a teardrop rolling down my face. I gotta get myself together before I lose my mind. I'm gonna catch the next train going and leave my blues behind. Since you're gone, I got a mess out of blues. Whoops, there goes a teardrop rolling down my face. If you cry when you're alone, sure ain't no disgrace. I gotta get myself together before I lose my mind. I'm gonna catch the next train. Elvis als Handschmeichler, Elvis auf Toilettenpapier, Elvis Imitatoren, Elvis Revuen, der King lebt weiter, die Businessmaschinerie läuft wie geölt. Er lebt weiter in unserer Erinnerung, nicht zuletzt, weil es die Geschäftswelt so will. Die Sehnsucht nach unserer verlorenen Jugend, die sich in der Trauer über Elvis' Niedergang spiegelt, ist nach wie vor kommerziell nutzbar zu machen. Der Mythos ist an der Börse zugelassen. Das Idol hat sich noch lange nicht als Gussform für die Flut von Kitsch aus den Souvenirfabriken abgenutzt. Elvis mag zu Lebzeiten mit all seinen Aktivitäten 4,3 Milliarden Dollar eingenommen haben. 50%, doppelt so viel wie normalerweise ein Manager zu fordern wagt, gingen an den Colonel. Während seiner 22 Lebensjahre bei RCA brachte Elvis dem Plattenkonzern 150 Millionen Dollar ein. Er verkaufte weltweit mehr als 600 Millionen Singles und LPs. 55 Singles waren Millionenseller, 24 Alben erhielten den Goldstatus. It's Now or Never ging in 3 Wochen 1,25 Millionen Mal weg. Der Soundtrack zu Blue Hawaii fand 5 Millionen Abnehmer. Seine 33 Filme hatten ein Kassenergebnis von zusammen 150 Millionen Dollar, das ist natürlich lächerlich im Zeitalter von E.T. und Indiana Jones, aber sensationell für das damalige Umsatzprofil der Musikbranche. Seit 1969 ging Elvis pro Jahr 50 Mal auf eine Tourneebühne und war am Ende jeder Show um mindestens 100.000 Dollar reicher. RCAs Plattenumsätze stiegen im dritten Quartal 1977, als Elvis starb, um 88%. Zwischen 1957 und 1967 gab Elvis mehr als 1 Million Dollar für wohltätige Zwecke weg. Seinen Freunden schenkte er Cadillacs und Lincoln Continentals. Zwischen 1961 und 1968 trat er nirgendwo live auf. Er hatte vom Frühjahr 1962 bis zum Herbst 1969 keinen Top-Hit in den Schlagerparaden. Elvis wohnte in Bel Air, Kalifornien oder Memphis, Tennessee, spielte Football mit seinen 12 Freunden von der Mafia, brauste auf seinem Lieblingsmotorrad Marke Harley-Davidson durch die Gegend, vernaschte Mädchen, fuhr mit ihnen eine Pettingrunde in aufregenden Automobilen, zog sich in seine Villa Graceland zurück, guckte sich im Spiegel an, zog den Bauch ein und färbte das Haar nach, nahm hin und wieder lustlos eine Platte auf und drehte Filme. Wenn er in die Atelierkantine ging, trug er eine dunkle Sonnenbrille, bei der der Name Elvis auf den breiten Seitenbügeln mit Diamanten ausgelegt war. I'm a steamroller, baby. I'm bound to roll all over you. I'm a steamroller, baby. I'm bound to roll all over you. I'm gonna inject your soul some sweet rock and roll. I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fire. I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fire. I'm a demolition derby, a hefty hunk, steaming junk. Later. Es war die Welt durch eine rosarote Touristenbrille gesehen. Es war die Welt nach einem guten Essen und einer Havanna-Zigarre in einem exotischen 3-Sterne-Restaurant. Es war die Welt aus der Schlüssellochperspektive der Millionärsdienstboten erspäht. Es war die Welt im jugendlichen Taumel eines unerwarteten Lotteriegewinnes. Es war die Welt vollgedröhnt auf Dexedrin. Es war die Welt der Sauf- und Sexorgien in den Drehpausen. Es war die Welt eines angeblich banalen, kastrierten Monsters, das durch seine Filme lief, als blättere es gelangweilt in Groschenromanen. Es war die Welt, wo einer im Vorübersingen 125.000 Dollar bei der Frank Sinatra-Show mitnahm. Entschuldigung, dass ich nicht noch ein weiteres Duett singen kann, aber das Taxi wartet. Heute ist Dienstag? Dann filmen wir doch Kid Galahad oder Kissin' Cousins oder King Kong trifft King Creole oder was oder wie? Großaufnahme. Ein überlegen selbstironisierendes Lächeln um die Schmolllippen, gefestigte männlich-hübsche Gesichtszüge, tiefgezogene, gut gepflegte Koteletten, die einst berühmte Schmalztolle zu Ponyfransen nach vorn gekämmt, Halbtotale. Eine ordentlich getrimmte, solide Figur, kurz vorm Dickwerden, modische, lässige Kleidung im teuren Boutiquenstil, üppiger, massiv goldener Schmuck, wie er Leuten im Showgewerbe verziehen wird. Totale. Knappe, kumpelhafte Gesten, leicht träge, trainiert elegante Bewegungen, die Selbstsicherheit des Erfolgsgewohnten. Elvis ist 1970 35 Jahre und einen Monat alt, als ihn MGM bei den Proben zu seiner Las Vegas Show in Culver City filmt. Nach seinem vierten Film King Creole wurde er kurzgeschoren und zur Armee eingezogen. Als er wiederkam, war er der Darling von Mr. und Mrs. Normal Amerika. It's Now or Never war der Wendepunkt-Song zum jugendfreien, familienfreundlichen Image. Are You Lonesome Tonight machte jeder grünen Witwe aus dem Bibelgürtel klar, dass das Waisenkind aus Memphis bereit war, sich von allen Muttchen dieser Welt adoptieren zu lassen. Rock'n'Roll war tot, hatte Colonel Parker entschieden. Die Zukunft gehört einem Mann an der Seite von Tuesday World, Honor Blackman und Nancy Sinatra. Die Zukunft gehört den Weißbrot- und Erdnussbutterballaden, wie sie von Perry Como auch nicht unerträglicher dahergelogen werden konnten. Die Zukunft gehört einem Film G.I. Blues, der im Oktober 1960 in 500 US-Kinos gleichzeitig uraufgeführt wurde und an der Heimatfront 4,3 Millionen Dollar einspielte. Eine Militärklamotte mit Tin Pan Alley Schlagern, als sei es 1940 und Betty Grable würde im Offizierscasino den Boys den Urlaub bis zum Wecken unvergesslich machen. Als sie den Jungen aus dem Country nahmen, haben sie das Country aus dem Jungen genommen, kommentierte das Branchenklatschblatt Hollywood Reporter spitz und zutreffend aphoristisch. Die Tage der langen Haare, des Schleuderbeckens und der schrägen Außenseiterblicke waren vorbei. Elvis war doch ganz nett, wie er seinen Seesack schulterte, wie er mit entschlossenem Blick durchs Gelände robbte und vor der Kaserne vor dem großen Tor mit der Großzügigkeit des hilfsbereiten älteren Bruders Autogramme an verschämte hessische Backfische austeilte. Der Colonel wusste, was er tat, als er Elvis zu einem Bing Crosby der Hula-Hoop-Generation umfrisierte. She sells seashells by the seashore, but I know a gal who sells so much more. Queenie Wahine's papaya rates higher than pineapple, pumpkin, or poi. Please pick her papaya with Queenie Wahine in perfect perpetual joy. Though some people's palates prefer pickled salads, plum pudding, pink popcorn, peach pie. Oh, Queenie's papaya you'll truly desire when that Queenie Wahine passes by. Queenie Wahine's papaya rates higher than pineapple, pumpkin, or pie. Please pick her papaya, put Queenie Wahine in perfect perpetual joy. Though some people's palates prefer pickled salads, plum pudding, pink popcorn, peach pie. Oh, Queenie's papaya you'll truly desire when that Queenie Wahine passes by. Queenie Wahine's papaya rates higher than pineapple, pumpkin, or pie. Please pick her papaya with Queenie Wahine in perfect perpetual joy. Oh, some people's palates prefer pickled salads, plum pudding, pink popcorn, peach pie. Oh, Queenie's papaya you'll truly desire when that Queenie Wahine passes by. Sprüche vom Vorsitzenden Elvis. Manchmal verfalle ich in eine unendliche Einsamkeit. Das kann mir mitten im dicksten Partytrubel passieren. Rhythmus hat man entweder oder man hat ihn nicht. Aber wenn man ihn hat, dann ist man ganz davon besessen. Ich dachte schon mal daran, einen Handel mit gebrauchten Presley-Autos aufzumachen. Ich kenne praktisch jedes religiöse Lied, das jemals geschrieben worden ist. Wenn die Musik losgeht, geht's bei mir los. Wenn du Rock'n'Roll-Musik wirklich magst, wenn du sie in dir fühlst, dann musst du einfach in Action kommen. So geht's mir immer, ich kann gar nicht anders. Ich möchte die Leute unterhalten, das ist alles in meinem Leben, bis zu meinem letzten Atemzug. Ich wollte immer ein Sänger werden, weil ich keine Lust hatte, mich meinen Lebtag lang abzurackern. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Musik. Bei dem, was ich mache, brauche ich das auch nicht. Hoffentlich langweile ich euch niemals. Im Januar 1969 betrat Elvis nach 14 Jahren wieder ein Plattenstudio in Memphis und nahm dort 36 Songs auf, die endlich wieder zeigten, woher er musikalisch kam und wie weit ihn sein Weg schon geführt hatte. Das Magazin Playboy nahm ihn in die Ruhmeshalle zeitgenössischer Musik auf. Elvis, wir vergeben dir alles. Die zwei Cadillacs, den Rolls Royce, den Lincoln Continental, den Buick und den Chrysler, den Jeep, den Dünenflitzer, den Bus und die drei Motorräder. Elvis, wir vergeben dir Exzess und Völlerei, Großmannssucht und Maßlosigkeit, deine Manieriertheiten, die in die Selbstparodie abglitschten, deine Unfähigkeit vor der Kamera zu Schauspielern, deine Uninteressiertheit gegenüber dem Material, das du zu Platten brachtest, deine lässige Verachtung gegenüber deinem großen Talent. Wir verzeihen dir, du bekommst Absolution. Und wenn du dich beim Absingen des Telefonbuchs auf der Toilette erbrichst, lassen wir auch dort mitschneiden. Elvis Erfolg war wie eine Sahnetorte, die ins Gesicht des Zeitgeschmacks klatschte. Da ist keine Metapher zu grotesk, kein Vergleich zu weit hergeholt. Seine anhaltende Popularität war wie eine Virusattacke auf das gesunde Volksempfinden. Stil, Konvention, Niveau, Ambition, Kultur, Substanz und Klasse, aber Kinder, doch nicht für Elvis. Er war ein Scherzkeks von kosmischen Dimensionen geworden. Und er lachte sich bestimmt am meisten selber drüber tot, wie er da in Memphis mit seinen Buddies am Pooltisch hockte, die Bananenmus-Sandwiches reinmampfte und mit einer Literflasche Pepsi nachspülte. Er kapselte sich ab und lachte sich kaputt, glaubten wir. Der nahm die Welt hoch mit seinen Filmen, hob sie aus den Angeln mit seiner Ex- und Hop-Musik, warf die Pillen ein und seine alten Filme auf den Projektor und sah dem Abstieg gelassen von Wolke Nummer 9 entgegen. Die Qualität seines Produktausstoßes kam ins Rutschen. Der King selber hingegen war permanent high. Some like the women short, some like them tall. I'll take them any size, cause I love them all. I'm just wild about smorgasbord, I got a craving for smorgasbord. A little kiss here, a little kiss there, that's smorgasbord. Some take just apple pie, some take just cake. I'll take the dish I please, please the dish I take. I'm just wild about the smorgasbord. I'm craving for smorgasbord. A little kiss here, a little kiss there, that's smorgasbord. Some like just southern bells, they got a one-track mind. I go for all the bells, except the wedding kind. I'm just wild about a smorgasbord. I heard a craving for a smorgasbord. A little kiss here, a little kiss there, that's smorgasbord. Some like the women short, some like them tall. I'll take them any size, cause I love them all. In Love Me Tender chargierte Elvis einen Bürgerkriegsburschen, der auf schwarz-weißer Cinemaskop-Leinwand fürs Vaterland dahinschied. In Jailhouse-Rock kollidierte er mit Recht und Ordnung, fand aber in den ordentlich gemanagten Alltag eines Rockstars Halt und Hoffnung. In Follow That Dream suchte er sein Lebensglück in den Orangenplantagen von Florida. In Girl Happy raubte ihm die Tochter eines Mafia-Bosses den Verstand. In Easy Come, Easy Go tauchte er als Froschmann unter. In Double Trouble versuchte er vergeblich, im Swinging London beschwingt zu sein. Gegenüber seinem Filmchen Clambake dreute die dumme Plotte Spin-Out wie Citizen Kane. Im Vergleich zu Clambake wiederum mochte einem Speedway wie Panzerkreuzer Potemkin vorkommen. Change of Habit bringt eine Nonne in Gewissenskonflikte, ob sie statt ins Kloster zu ziehen nach Graceland übersiedeln sollte. In Charo singt Elvis nur ein Lied und wir merken, an den Liedern kann es nicht gelegen haben, dass einem bei den Filmen die Magensäure hochkam. Paradise Hawaiian Style war Blue Hawaii durch die Wiederaufbereitungsanlage geschleust. Live a Little, Love a Little konnte 1968 herausgebracht werden, nachdem die meisten Fans, denen die gleiche Celluloid-Pampe schon 1962 vor Augen gekommen war, möglicherweise schon im Rock'n'Roll-Himmel tanzten. In den 60er Jahren prophezeite Bob Dylan, The times they are a-changing. Die Studenten verbrannten in Berkeley ihre Einberufungsbefehle, der rote Danny ging in Paris auf die Barrikaden, die Hippies, Yippies, Peaceniks, Blumenkinder und Beatle-Manieristen kletterten in ein Jefferson Airplane und stiegen auf in die Sunshine Explosion einer high- und freimachenden Gegenkultur. Doch Elvis schwang sich aufs Kamel und sang die Wüstenserenade in einer mittelöstlichen Bauchtanzklamotte im Faschingsputz eines Lawrence von Arabien für die Schrebergärten der kleinbürgerlichen Abenteuersehnsüchte. Come hear my serenade, my desert serenade, a lover's melody to bring you close to me. It's a tender lullaby, born of golden sand and sky. The song is new, and it's calling you. Tonight beside the desert palms, come let me take you in my arms. Come hear my serenade, my desert serenade. Wherever lovers dwell, it weaves its magic spell. Soon a thousand dreams will start, and romance will fill your heart. My lips conceal love that's warm and real. Give me the chance to hold you near. You'll see a brand new world appear. So come and hear my desert serenade, my desert serenade, my desert serenade. Deutschlandradio Kultur, Elvis Presley King. Sie hörten Ausschnitte aus der 6. und 7. Folge einer 10-teiligen RIA-Serie von Barry Graves aus dem Jahr 1984. Am 2. Januar dann weitere Ausschnitte. In der kommenden Woche hören Sie, was die damalige Berliner Ausländerbeauftragte Barbara John 1984 auf Fragen von Schülern antwortete. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.